Einigermaßen belastbare Daten über die Veränderungen der Bestände sind erst seit ca. 1970, also seit etwa 50 Jahren und nur für wenige Artengruppen und Länder verfügbar. Das Aussterben von Arten ist der Endpunkt dieser unheilvollen Entwicklung. Vorher schrumpfen die Bestände, und zwar in den letzten Jahrzehnten ganz massiv. In dieser Zeit sind über 2/3 der erfassten Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Fische und Vögel verschwunden. Und das betrifft nicht nur seltene Arten, sondern mittlerweile auch die häufigen, insbesondere die in der Agrarlandschaft. In Deutschland zum Beispiel sind in ganzen Regionen sogar Feldlerchen, Schwalben, Kiebitze, Rebhühner oder Stare gefährdet. Vögel, die noch vor einigen Jahrzehnten überall zu entdecken waren. Besonders dramatisch ist der Rückgang beim Kiebitz. Seit 1980 um 93%, beim Rebhuhn um 91% und bei der Turteltaube um 89%. Auch Stare gelten in Deutschland mittlerweile als gefährdet. Sie zählen eigentlich zu den am weitesten verbreiteten Vogelfamilien der Welt und umfassen fast 120 Arten. Unsere Stare sind wegen ihrer großen, spektakulären Formationsflüge bekannt. Sie leben eigentlich in Wäldern oder im Grasland. Aber heute, wegen der zum Teil alten und höhlenreichen Bäume auch in Parks und auf Friedhöfen. Sie sind wichtige Schädlingsbekämpfer und dazu berüchtigte Kirsch- und Traubenräuber. Doch mittlerweile brüten in Deutschland nur noch geschätzte 3 bis 4 Millionen Paare und damit etwa 2 Millionen Paare weniger als noch vor 20 Jahren. Und auch der Blick in die weitere Welt zeigt, wie groß das Problem ist. Vom Aussterben bedroht sind derzeit nach Angaben der Weltnaturschutzunion mehr als 40% der Amphibienarten, mehr als 1/3 der Haie und Haiverwandten, etwa 1/3 der riffbildenden Korallen, der Nadelbäume, knapp 1/3 der Krustentiere und etwa 1/5 aller Reptilien. Auf der roten Liste befindet sich zum Beispiel der Feldhamster. Auch so ein Tier, das man noch vor nicht allzu langer Zeit überall antreffen konnte und von dem es früher Millionen gab. Ohne Gegenmaßnahmen wird er aber, so die Prognose, in weniger als 30 Jahren der Vergangenheit angehören. Ebenfalls auf der roten Liste stehen die Nebroditanne, verschiedene Reptilien, Frösche, Heuschrecken und Libellen sowie das Okapi. Die Liste liest sich längst nicht mehr wie eine Zusammenstellung exotischer Tierarten vom anderen Ende der Erde, sondern das Sterben findet überall und in allen Tier- und Pflanzengruppen statt.